danken, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr, dass du durch die Herzen wehst. Und ich habe so gesehen, wie Gott, während wir ihn anbeten, auch Dinge aus den Herzen rausnimmt, die da nicht reingehören. Ich habe gesehen, wie er so mit seiner Hand in die Herzen greift und einfach alles, was nicht reingehört, als Schmerzen oder Bitterkeiten oder was auch immer, ein Misstrauen ihm gegenüber, er nimmt es einfach raus, muss es nur geschehen lassen und sagen, ja Herr, ich mache mein Herz auf, ich öffne mein Herz für dich und ich möchte nicht, dass irgendwas drin bleibt in meinem Herzen, was dich nicht meint, sondern ich danke dir für ein reines Herz, für reine Herzen. Halleluja, danke Herr. Danke Herr, dass du unsere Herzen reinigst, dass nichts drin ist, was in deiner Gegenwart nicht Bestand hat. Danke, dass du es tust, dass du uns wäscht, Herr, wäscht. Wäscht uns, du wäscht uns. Halleluja, es ist Waschabend. Halleluja, danke, Herr. Danke, Herr. Der Herr möchte uns frei sehen. Der Herr liebt es, seine Kinder in Freiheit zu sehen. Und Freiheit ist die Freiheit des Herzens. Halleluja, die Freiheit des Herzens, unsere Herzen, die frei sind, die nicht an irgendwas hängen, nicht an irgendwas kleben, nicht noch irgendwelche Anklagen bewegen, sondern die frei sind. Und er hilft uns da, Halleluja, danke Herr, indem wir ihn anschauen, die Liebe unseres Lebens. Herr, wir schauen dich an. Du bist die Liebe unseres Lebens. Du bist der, auf den wir vertrauen. Halleluja. Und du bist unser Glück. Du bist der, der uns tiefstens glücklich macht. Halleluja. Danke, Herr. Und der uns fröhlich macht. Oh, der uns fröhlich macht. Die Freude am Herrn, das ist unsere Stärke, ist unsere Kraft. Ich habe diese Bibelstelle, dass er uns auf diesen Weg führt, wo kein Unreiner drauf geht, sondern wo die Reinen drauf gehen. Und wir sind rein um des Wortes willen, hat Jesus gesagt. Wir sind rein, weil sein Blut uns rein gemacht hat. Und deshalb können wir überhaupt in seiner Gegenwart sein. Deshalb können wir Gemeinschaft mit ihm haben. Deshalb können wir eins mit ihm sein. Halleluja, danke Herr, dass wir auf diesem reinen Weg uns befinden. Halleluja, weil du uns gewaschen hast, wo wir unendlich schöne und starke Gemeinschaft mit dir haben. Danke Herr, oh danke Herr. Oh ja, streck dich aus, streck dich wirklich aus zu ihm, streck dich aus. Der Himmel ist da. er will uns durchdringen, weißt du, wie ein Regen dich völlig durchdringt. So ist sein Regen jetzt da. Und er möchte dich völlig nass machen und völlig durchdringen und völlig durchtränken. Oh, lass dich durchtränken, deinem ganzen Wesen. Durchtränken, Herr, wir lassen uns durchtränken von dir. Lassen uns durchtränken, durchdringen. Herr, jede Zelle, alles, was wir sind, unsere Seele. Herr, durchtränke uns. Tränke uns. Halleluja. Shikata, Shikata, Shikata. Zu einem Herzen und einer Seele, die ihn zusammen anbeten. Halleluja, er zieht uns in Liebe zusammen. Danke, Herr, für das Band der Liebe, das uns durchdringt, das uns mit dir in Einheit bringt und auch untereinander. Danke, Herr, für deine Liebe und für deine Liebe. Ich empfinde, er sagt wirklich, ich liebe dich so sehr, mein Kind. Ich liebe dich so sehr, mein Kind. Zweifle nicht an meiner Liebe, auch wenn du nicht immer alles richtig machst. Aber zweifle nicht an meiner Liebe. Weil ich habe mich für dich hingegeben und ich liebe dich. Mit allem, was in mir ist, sagt er. Gerade so, wenn jemand ein prophetisches Lied hat, dann komm gerne nach vorne und sing es hier, wenn du ein prophetisches Lied für uns hast. Trau dich, egal ob du es schon gemacht hast, trau dich einfach. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Ist die einzigste Antwort auf deine Liebe ist Yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord. Yes, Lord, yes, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord. Ist die einzigste Antwort. Yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord. Genau so ist es. Yes, Lord. Genau so ist es. Yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord. Yes, Lord, yes, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord. Oh, oh, oh, oh. Oh, yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord. Oh, amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Die einzigste Antwort auf deine Liebe ist Yes, Lord. Yes, Lord. Oh, mehr davon. Vater, mehr davon. Wir brauchen mehr. Oh, Yes, Lord. Yes, Lord. Oh, Yes, Lord. Yes, Yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord. Yes, yes, yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord. Amen. Oh, yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord. Oh, yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord. Amen. Yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord. Amen. Yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord. Wir sagen ja, wir sagen ja zu deiner Liebe. Und wir sagen ja, wir lassen uns lieben. Wir lassen uns lieben von dir. Wir lassen uns lieben von dir. Oh, lässt du dich lieben von ihm? Lässt du dich lieben von ihm? Lässt du dich lieben? Oh ja, wir sagen ja, wir lassen uns lieben von dir. Wir nehmen deine Liebe an. Wenn du in dieser herrlichen Gegenwart einfach was für uns alle empfängst von seinem Thron, dann komm doch nach vorne und gib uns das weiter, dass alle aufgebaut werden. Halleluja, weil er ist da mit seiner Gegenwart. Ich sehe Wasser überall, also hier in der Region, und das schwappt bis zum Eingang hier von Glory Life. Und auf dem Wasser ist Öl, und das Öl, das brennt. Und das passt zu einem Eindruck, den ich gestern beim Online-Evangelistengebet bekommen habe, in der Mittagspause, als ich mir Zeit genommen habe für Lobpreis und Gebet. Und er hat mich dann mit Augen des Feuers im Auto angeschaut. Ich hoffe, es war keine Einbildung, und hat mir gesagt, ich meine es ernster, dass du heute Abend das weitergibst. Und zwar sagt er ja in Jesaja, und wir hören es oft, spann die Zelte weit, spann die Zelte weit. Und ich glaube, der Herr sagt, ich meine es ernst, es ist Zeit für Action, it's time to pass to action. Und gestern Abend hatte ich den Eindruck, wir sollten rausgehen in die Filterhalle, vielleicht pro Quartal eine Halle hier, eine Halle da. Also Veranstaltungen außerhalb von dem Gebäude, aber dass ganz, ganz viele Leute eingeladen wird mit Annoncen, vielleicht in Zeitungen, dass es durchbricht, weil ich glaube, da will was explodieren. Ich spüre das so, da will was explodieren, der Region, der Herr will um den Flughafen rum alles in Brand setzen, dass es wie Öl auf Wasser brennt. Und ich glaube, er fordert uns heraus, es ist nicht nur was zum Träumen, es ist nicht nur was für ein Traumbuch, es ist time to pass to action. Halleluja, was hast du noch empfangen vom Herrn? Oh, der Herr sagt dir, ich habe dich seit jeher geliebt. Meine Liebe ist da. Meine Liebe wird niemals enden. Und nichts, nichts kann mich von dir trennen. Wir sind eins. Du darfst meiner Liebe glauben. Du darfst meiner Liebe vertrauen. Und ich bin bei dir alle Tage bis zum Ende der Welt. Und dann hatte ich noch einen Eindruck für jemanden, der Fußschmerzen hat im rechten Fuß. Ist da jemand da? Und es ist dir immer hinderlich auch beim Laufen oder beim Gehen, weil die Schmerzen einfach immer wieder kommen. Gibt es jemand? Okay, dann ist es das Bein. Wo ist das am Bein? Da oben, ich hatte den Fuß. Aber da können wir nachher auch noch dafür beten. Du sollst nicht ohne Gebet gehen. Aber dann sprechen wir. Hast du am Fuß? Was hast du, Glas drin? Okay, dann beten wir einfach, ja. In Jesu Namen befehle ich jetzt diesem Glas, sich aufzulösen in der Kraft und Autorität Jesu Christi. In Jesu Namen, ich spreche göttliche Ordnung hinein in diesen Fuß. Egal, was der Feind versucht hat, es ist gemacht, es ist gebrochen in Jesu mächtigem Namen. Amen. Danke, Herr. Danke, Herr. Hat er noch einen Eindruck für Heilung, für ja, was der Herr dir gegeben hat? Komm gerne nach vorne. Ich hatte noch was, was er vorher gesagt hat, mit dem, ich hatte so auch so einen Brand gesehen, wie so ein Ölbrand auf dem Wasser, und dass die Flammen so an einem hochgehen, aber dass sie irgendwas verbrennen wollen, was da nicht hingehört, aber ganz liebevoll, ganz liebevoll. Dass Gott irgendwas ganz liebevoll wieder herstellen möchte oder auch wegnehmen möchte. So. Amen. Amen, das nehmen wir in Empfang. Passend dazu hatte ich einfach schon vorher einfach so ein Lied, ist eigentlich ganz simpel, und zwar er sieht dich heilen. Glaubst du das? Er sieht dich. Er wird dich heilen. Jeshua, wir danken und preisen dich, dass du Jahwe Rapha bist, dass du Gott der Arzt bist. Danke, dass du in der Lage bist, wirklich seelische Wunden, aber auch körperliche Wunden zu heilen. Dir ist nichts unmöglich. Unmöglich ist keine Option, weil du Gott bist. Du bist Jahwe. Du bist, der du bist. Keiner ist so hoch erhoben wie du. Keiner ist so allmächtig wie du. Und wir erheben deinen mächtigen Namen. In deinem Namen sind alle Namen Gottes integriert. Und du bist El Shaddai, Gott der Allmächtige. Du bist El Roy, Gott der sieht. Ich danke und preise dich, dass du jeden einzelnen Blick hast. Ich danke und preise dich, dass du wirklich jeden einzelnen siehst und du liebst jeden und du kennst jeden durch und durch, und keine Mauer und keine Festung ist dir zu groß genug, die auch jahrzehntelang bestehen. Danke, dass du Baal Perasim bist, Gott der Durchbrüche. Danke, dass du jede Festung niederreißen kannst, niederreißen möchtest. Und Gott, ich bete wirklich, Wenn du Schmerzen hast irgendwo, dann streck dich doch gerade mal aus und wir glauben, dass die jetzt wirklich gehen. Halleluja, Vater, wir danken dir von ganzem Herzen. Jesus, du hast jeden Schmerz geheilt am Kreuz von Golgatha. Und wir preisen dich für dein vollbrachtes Werk. Und wir erklären jetzt im Namen Jesus jeden Schmerz im Namen Jesus, dass er weicht. Wir binden diese Schmerzen in den Namen Jesus. Wir sagen, raus, verlässt jetzt meine Geschwister in dem Namen von Jesus. Völlig raus jetzt, völlig raus. Völlig raus. Jeder Schmerz, jeder Kopfschmerz, in Jesu Namen, jeder Schmerz, organischer Schmerz, Gelenkschmerz, Rückenschmerz, verlässt dich jetzt im Namen Jesus. Völlig raus, völlig raus, völlig raus. Lass es gehen, lass es ziehen, lass es ziehen, lass es schütteln, schüttel es ab von dir, schüttel es ab von dir, ab von dir. Es hat nichts zu suchen bei dir, es hat nichts zu suchen. Sein Blut hat bezahlt, er hat bezahlt am Kreuz dafür, damit jeder von uns schmerzfrei sein kann. Im Namen von Jesus, Herr, wir preisen und wir loben dich, Herr. Von ganzem Herzen, Halleluja. Komplette Schmerzfreiheit. In Jesu Namen, danke Jesus. Halleluja. Bei wem ist es besser geworden oder ganz weg? Meld dich mal. Besser geworden? Super. Amen. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Geht völlig weg, völlig weg. Nimm es, nimm es. Nimm es, ergreif es für dich, was Jesus für dich getan hat. Wir ergreifen das, wir ergreifen das, wir ergreifen das, was du am Kreuz getan hast für uns. Wir ergreifen es, es gehört uns. Es gehört uns. Es ist dein Geschenk für uns. Komplette Heilung. Komplette Schmerzfreiheit. Aber auch ihr am Livestream, wo irgendjemand noch Schmerzen hat, wir binden diese Schmerzen jetzt im Namen Jesus. Wir erklären Heilung jetzt. Die Schmerzen weichen jetzt von dir im Namen Jesus. Jesus hat sie weggetragen und deshalb musst du sie nicht mehr tragen. Halleluja. Jesus hat dich geheilt. Halleluja. Sag mal, danke Jesus, dass ich durch deine Striemen geheilt bin. Heilung gehört mir. Schmerzfreiheit gehört mir. Freiheit gehört mir. Weil du dafür bezahlt hast. Weil du den höchsten Preis dafür bezahlt hast. Und ich akzeptiere nichts in meiner Seele und nichts in meinem Körper. Weil du hast das Werk vollbracht. Und ich danke dir dafür. Und es gehört mir. Amen. Halleluja. Wuhu. Danke, Jesus. Es gehört uns. Halleluja. Sarah hat noch einen Eindruck, ja? Du kannst was? Was hängen geblieben ist, okay. Wo er nachher nochmal sagt, es war immer, lass dich durchdringen, ich lass dich überwinden. Und ich glaube, das ist so ein Schlüssel, lass dich durchdringen von ihm und er lässt uns überwinden. Und ich habe hier, ich hatte auch noch am Anfang, wie Gott so sagt, viele haben Kronen, eigentlich alle hier, ja, aber nur wenige nutzen sie. Und das ist sonst wie wenn man ein König ist, der aber mit einem Bein außerhalb seines Reiches und mit einem Bein in seinem Reich. Und wo Jesus hier auf der Erde war, er war immer in seinem Reich, hat immer seinen Platz eingenommen. Und ich sah auch so eine Riesenkrone hier. Das heißt, wir auch als Gemeinde sollen die Königsherrschaft ausüben. Aber ich habe empfunden, dass manche wie so eine Bettlermentalität haben, weil sie nur hier wenn wir zusammenkommen, in diesem Königsbewusstsein sind, aber im Alltag gar nicht mehr. Und das ist auch dieser, darf ich weitermachen? Das ist auch dieser Helm, wo wir immer auch Predigten gehört haben, Helm des Heils. Das hat er uns gegeben, diese Krone, diese kostbare Krone. Und dann hatte ich es immer tiefer in ihn hineinzugehen. Und gleichzeitig war ich auf seinem Arm, ich war geborgen, ja, während des Tiefergehens. Und das ist auch dieses Durchdringen lassen von ihm. Und ich sah dann die Krone und da war so ein Glänzen da großer Diamant. Da ist auch gleich Reinheit, Heiligung drin. Und wenn wir uns durchdringen lassen, auch von seinem Wort, ja, er lässt uns überwunden, auch durch, wenn wir sprechen, ja, in diesem Durchdrungensein von ihm, in diesem Einssein, diesem Bewusstsein, eins zu sein mit ihm. Wenn wir dann sprechen, ja, wenn wir herrschen, indem wir sprechen, ja. Und ich habe das Gefühl, wie wenn er sagt, jetzt ist wirklich höchste Zeit, jetzt ist wirklich Zeit, wirklich, auch im Alltag. Nutz es, lass dich durchdringen von mir und dann sprich, er lässt uns überwinden. Amen. Super Wort. Halleluja. Danke, Jesus. Wir preisen dich. Und jetzt wollen wir weiter das Wort hören und Astrid fängt an. Halleluja. Stark. Ja, das stimmt, was die Sarah gesagt hat. Wir müssen uns von dem Wort durchdringen lassen. Weißt du, es genügt nicht, wenn wir es nur hier wissen oder wenn wir es ab und zu lesen, sondern wir müssen uns durchdringen lassen. Weißt du, was durchdringen bedeutet? Ja? Durchdrängt jede Zelle deines Körpers, gefüllt, gefüllt mit der Wahrheit, gefüllt mit dem Wort. Weißt du, durchdrängt, dass es uns aus allen Poren hervorkommt, hervorquillt. Weißt du, lass uns fühlen, lass uns tränken, tränken mit dem Wort Gottes, tränken mit der Gegenwart Gottes. So eine Gegenwart da. Weißt du, lass uns hungrig sein, hungrig nach immer mehr von unserem Herrn. Hunger bringt ihn dir näher, weißt du, er ist ja schon nah. Aber wie oft sind wir uns dessen nicht bewusst, dass unser Herr in unserem Leben ist, dass wir ihn haben, dass er unsere Hilfe ist, dass er die Lösung für uns hat. Und unser Herr möchte, dass wir uns immer bewusster werden, dass nicht mehr wir selbst leben, sondern dass er in uns lebt, dass unser altes Ich gestorben ist und das, dass wir jetzt leben in ihm, im Glauben an den Sohn Gottes, dass wir aufgehen, sozusagen aufgehen in ihm. Oh. Oh, weißt du, aufgehen, aufgehen in ihm. Nichts anderes mehr kennen außer ihm. Das heißt nicht, dass wir weltfremd werden oder abgehoben. Weißt du, warum Gott es möchte, dass wir aufgehen in ihm, dass wir immer tiefer hineingehen in seine Gegenwart, weil er weiß, dass es das Beste ist für dein Leben. Dass du glücklich wirst, dass du voller Freude wirst, dass du ein Herrscher wirst, dass du stehst, weißt du, dass du stehst in seiner Gegenwart, dass du weißt, egal was ist, mein Gott ist bei mir. Er bewahrt mich, er behütet mich, er beschützt mich. Ich bin geborgen in seiner Liebe. Oh, weißt du, seine Liebe zu erfahren, ist das Köstlichste, was es gibt. Im Zelt der Begegnung, ihm zu begegnen, ist das Wertvollste, was es gibt. Eine Begegnung mit deinem Herrn und dein Leben sieht völlig anders aus. Die Perspektiven, dein Blick wird wieder gerade gerückt. Du siehst wieder klar, weißt du, seine Gegenwart bringt Klarheit in dein Leben. Verwirrung geht, Unklarheit geht, Klarheit. Er ist das Licht, weißt du, Jesus ist das Licht. Er ist klar, er ist hell, er ist Licht und sein Licht soll in unserem Leben scheinen, so hell wie noch nie zuvor. Und es soll durch uns scheinen, die Menschen erreichen. Die Menschen, weißt du, ich wünsche mir so sehr, dass Jesus immer mehr durch jeden Einzelnen von uns sichtbar wird, dass die Menschen erkennen, es gibt einen Gott, es gibt einen Heiland. Wir brauchen diesen Gott, wir brauchen diesen Heiland. Wir können es nicht mehr alleine handeln. Oh, Weißt du, Gott braucht dich. Er braucht dich. Er braucht dich, damit du ein Segen sein kannst in dieser Welt. Du bist der Stellvertreter Christi auf Erden. Und deswegen möchte ich jeden Einzelnen ermutigen, wenn da noch Ängste sind, wenn da noch Vorbehalte sind, schmeiß sie doch heute Abend einfach mal über Bord. Vertrau der Liebe. Komm, schmeiß sie mal über Bord. Schmeiß sie mal weg. Zweifel, Ängste, ist Gott gut? Sollte Gott gesagt haben, weißt du, all diese Lügen, schmeiß sie weg. Schmeiß sie über Bord. Schmeiß sie über Bord. Und spring ins Wasser. Spring, komm, wir springen ins Wasser. Steh mal auf und spring ins Wasser. Hopp. Spring ins Wasser. Und nochmal, hopp. Das Wasser trägt. Oh, das Wasser trägt. Weißt du, das Wasser trägt. Es ist kein Wasser, wo du untergehst, sondern das Wasser ist der Fels Jesus Christus. Und auf ihm stehst du fest, bist du geborgen, kannst nicht scheitern. Oh, erkenne, weißt du, erkenne, wie gut Gott ist. Erkenne, wie sehr du ihn brauchst. Erkenne, wie sehr er dich liebt. Erkenne. Oh, ich danke dir, Herr. Ich danke dir, Herr, für den Geist der Offenbarung. Ich danke dir, Herr. Ich danke dir, Herr, dass heute Abend jeder Tiefe erkennt, wie gut du bist, wie sehr du jeden Einzelnen liebst, wie du alles vollbracht hast. Ich danke dir, Herr. Ich danke dir, Herr, für deinen Geist der Offenbarung. Ich danke dir, Herr, dass dein Wort heute Abend so tief fällt wie noch nie zuvor, dass jedes Herz berührt wird, dass jedes Herz verändert wird. Ich danke dir, Herr. Ich danke dir, Herr, für deine Gegenwart. Oh, Herr, wir brauchen dich. Wir brauchen deine Gegenwart. Wir brauchen dich. Wir brauchen dich so sehr. Und wir danken dir, Herr, dass du da bist, dass du unsere Gebete erhörst und dass du gesagt hast, wer mich sucht, der wird mich finden. Und wir danken dir, Herr, dass du da bist und unsere Gebete erhörst und dass wir immer tiefer und tiefer in dich hineingehen können, immer tiefer schmecken können, wie gut du bist. Danke, Herr, du bist einfach nur gut. Wir preisen dich, wir loben dich und wir danken dir. Wir danken dir, Herr. Danke, Herr, danke, Herr. Amen. Oh ja, wir danken dir, Herr. Also, wie sie Astrid gerade gesagt hat, Gott ist nur gut. Bei ihm gibt es nur Licht, bei ihm gibt es keinen Schatten. Bei Gott gibt es nur Licht, ja. Und sein Licht leuchtet, es leuchtet in uns. Und stell dir vor, er will sogar durch uns wieder anderen leuchten. Er will dich gebrauchen. Er will dich und mich gebrauchen auf dieser Erde, auf dieser Welt. Jesus ist unser Vorbild. Als Jesus hier auf dieser Erde war und gewandelt ist, hat er uns vorgelebt, was möglich ist. Und er hat nicht nur uns vorgelebt, was möglich ist, sondern er hat sogar gesagt, ihr werdet die Werke tun, die ich getan habe und noch größere. Amen. Und noch größere. Jetzt kannst du mal dir deine Vorstellung kannst du jetzt mal freien Lauf lassen und dir vorstellen, was könnte denn damit noch gemeint sein, die größeren Werke. Aber okay, wenn das dein Verstand übersteigt, also mein Verstand übersteigt es, dann halten wir doch fürs Erste einfach mal an dem fest, was wir nachlesen können, was Jesus getan hat. Ja, okay. Ja, also Jesus hat Kranken die Hände aufgelegt und sie wurden gesund. Jesus hat Leute befreit. Ja, Menschen, die von Dämonen belastet waren, er hat sie befreit. Und zwar in einer Vollmacht und in einer Autorität, wie die Leute, also zig Leute, als sie ihn gesehen haben, haben sie gesagt, mit welcher Vollmacht tritt er hier auf? Weißt du, die Leute waren überrascht von seiner Vollmacht. Mit welcher Vollmacht er spricht? das kannten sie nicht. Das kannten sie nicht, das hatten sie noch nie gesehen. Es waren, weißt du, gab damals Schriftgelehrte, die hatten sich mit dem Wort Gottes, also zumindest das, was bis dahin halt gab, mit den Schriften und so weiter, hatten sie sich beschäftigt, hatten das studiert, kannten das teilweise auswendig. Aber was sie noch nicht kannten, ist wirklich, in dem Fall Jesus, der wirklich Fleisch geworden ist, ja, Gott, der Fleisch geworden ist auf dieser Erde und aufgetreten ist in Vollmacht und gesprochen hat, proklamiert hat, ja, also das Leben einfach gebracht hat. Vorher hatten sie nur den Buchstaben, ja, und wie Paulus dann schreibt, ja, der Buchstabe selber, der bringt halt noch kein Leben, ja, der tötet sogar. Und es braucht dieses Leben, das wirklich aufsteht hier auf dieser Erde. Und das ist das, was er uns geschenkt hat. Er hat es in uns reingelegt, ja, dieses neue Leben. Wir sind von Neuem geboren. Das kann man sich auch immer wieder bewusst machen. Wir sind von Neuem geboren. Von Neuem geboren. Wir sind neue Schöpfung geworden. Wir sind neue Schöpfung geworden. Lass das Alte einfach hinter dir. Ja? Der alte Tobias ist gestorben, den gibt es schon lange nicht mehr. Den gibt es schon lange nicht mehr. Und ich meine, natürlich kann sein, du hast Leute in deinem Umfeld oder deine Seele ist ein Stück weit irgendwie noch geprägt, ja, von Dingen aus deinem alten Leben. Aber lass das alles hinter dir. Lass es hinter dir. Unsere einzige Richtung ist die, dass wir auf ihn schauen, dass wir auf Jesus schauen. Dass wir auf das Wort Gottes schauen, die Verheißung, die im Wort Gottes drinstehen, ja, und wir schauen eben auf das, was Jesus uns vorgelebt hat, ja, was er gemacht hat. Und gemäß dem handeln wir, gemäß dem sprechen wir. Und lasst uns wirklich kühn und mutig sein, lasst uns das einfach ergreifen. Lasst uns es ergreifen, wenn uns Menschen begegnen, die krank sind oder wenn uns Menschen begegnen, die in Nöten sind. Lasst uns wirklich reinsprechen in diese Situation. Lasst uns das gebrauchen. Er hat uns ja gesagt, er hat uns seinen Namen gegeben, in diesem Namen wir sprechen können. Lasst uns das machen. Lasst uns das machen. Amen. Amen. Ja, lasst uns es tun. Ich meine, er hat uns ja einen Auftrag gegeben. Er hat ja gesagt, ich werde mich zu Rechten des Vaters setzen und ich werde euch einen senden, den Heiligen Geist. Der wird bei euch sein, wird euer Beistand sein, wird euch führen und leiten. Und jetzt sind wir da. Jetzt sind wir da. Wir haben jetzt den Auftrag. Es liegt jetzt an uns. Es liegt jetzt an uns. Ja, er hat jedem Einzelnen von uns einen Auftrag gegeben. Ja. Und ich glaube, das kann man sich schon bewusst machen, ohne jetzt da unter Druck zu geraten. Aber jeder Einzelne ist wichtig. Jeder Einzelne ist wichtig. Ja, ich habe es immer wieder gesagt, Gott kann dich an Orte senden, wo kein anderer hinkommt. Wo kein anderer hinkommt. Ich meine, das kannst du jetzt einfach mal ganz grob überschlagen, ja, wo du überall unterwegs bist, wo die Manuela nicht hinkommt, ja, wo die Marion nicht hinkommt, wo der Joshua nicht hinkommt, wo der Roland nicht hinkommt, ja. Ich meine, ich bin an vielen Orten, wo ihr alle nicht hinkommt. Ja, also natürlich, es ist ja so. Es ist ja so. Ja, tatsächlich ist es so. Deswegen kommt es auf jeden von uns an, ja. Das wirklich weitergeben, die gute Botschaft weiterzugeben, weil durch dich möchte Gott Menschen begegnen, die sonst womöglich, also womöglich, wie gesagt, will ich nicht unter Druck bringen, aber womöglich nicht das Evangelium hören. Ja? Und deswegen sollten wir diesen Auftrag schon ergreifen. Ja, ergreifen, das anzunehmen, uns das bewusst zu machen, ja, aber nicht bewusst zu machen aus einem Druck raus, ja, oder aus einer Last heraus, sondern bewusst zu machen in dem Bewusstsein heraus, was er uns geschenkt hat. Er hat uns ja dieses überfließende, über alles hinaus Maß, was kein Verstand sich vorstellen kann und erdenken kann. Das hat er uns gegeben, dieses Leben, ja, für uns selber und für andere. Und in dem Maße, wie wir selber für uns ergreifen, ja, in dem Maße können wir gar nicht anders, als es anderen Menschen weiterzugeben. Ja, wenn du wirklich dir bewusst bist, wie Gott dich liebt, wie sehr Gott dich liebt, ja, dann kannst du nicht anders, als andere Menschen zu lieben. Weil Gott ist Liebe und wenn diese Liebe uns übernimmt, dann können wir nicht anders, als andere Menschen zu lieben. Und wenn wir Nöten begegnen, dann können wir nicht anders, als wirklich gegen diese Not anzugehen und reinzusprechen, ja, Hände aufzulegen oder eben zu proklamieren oder Leute aufzuerbauen, was auch immer. Schau dir an einfach, was Jesus getan hat. Ja? Oder Dämonen auszutreiben, Tote aufzuerwecken. Ich meine, da gibt es schon so ein paar Sachen. Ja? Stehen schon ein paar Beispiele da. Also da können wir schon ein bisschen was machen in unserem Leben. Ja? Und ich meine, wir leben ja auch schon Sachen. Ja? Das sehen wir ja schon voll mittendrin. Aber du siehst am Wort Gottes, du siehst an dem, was Jesus getan hat, siehst du, was möglich ist. Das siehst du und er hat uns nicht weniger gegeben. Er hat uns nicht weniger gegeben. Dieses Leben, dieses übernatürliche Leben, dieses Leben von Neuem geboren zu sein, aus seinem Geist heraus, ist dasselbe Leben, was Jesus hatte. Das Leben lebt in jedem Einzelnen von uns, im Dieter, in der Gabi, in der Moni, in der Manuela, Marina, Manuela und so weiter. Ja? In jedem Einzelnen lebt dieses Leben. Ja, dieses Leben lebt in uns. Dieses Leben lebt in uns. Und manchmal überlagert sich es eben von irgendwelchen Dingen, von Gedanken, von was auch immer, was der Teufel dir gerade vielleicht von der Seite reinschießt. Aber lasst uns auf das nicht schauen, sondern lasst uns auf das schauen, was Gott uns gegeben hat und was er uns verheißen hat, womit er uns ausgestattet hat. Ja? Er hat gesagt, diese Quelle ist in uns, also lasst uns diese Quelle anzapfen und lasst uns das weitergeben. Ja? Lasst uns das weitergeben. Diese Quelle hat ja diese super Eigenschaft, dass sie einfach immer sprudelt. Ja? Du kannst eine Quelle schlecht verstopfen. Es geht schlecht. Es geht echt schlecht. Ja, du kannst versuchen, aber wenn eine Quelle da ist, dann wird sie sich einen anderen Weg suchen, ja, wo sie irgendeinen Ausfluss findet. Ja, also lasst uns wirklich dieser Quelle in uns bewusst sein und lasst uns das weitergeben. Amen. Amen. Wow, Amen. Lass uns weitergeben, das weitergeben, was wir schon empfangen, was uns schon verheißen ist. Ja. Das ist schon stark, das Wort, das wir schon empfangen und dann es weitergeben. Ich glaube, es ist schon wichtig, auch so zu erkennen, dass wir wandeln uns im Geist. Ja. Wir sind Geist und im Geist haben wir das Leben und das Leben sprudelt in uns. Und das Leben können wir dann weitergeben, ja. Und mein Gebet ist meistens so, also ich sage, hey, Herr, öffne meine Augen, ja. Ich möchte sehen, was du tust, damit ich das tun kann. Öffne meine Augen, ja. Lass mich sehen in die Situationen, wo vielleicht ich keine Lösung habe, ja. Ich möchte nicht so 100 Mal was probieren. Ich möchte die Lösung, die für das Problem haben, einfach so empfangen von dir. Und da drin so weitersprechen, ja, indem ich die Lösung von dir empfange und das rausspreche. Ja. Und es ist schon so wichtig zu wissen, dass der Herr liebt uns. Ja. Der sagt, hey, wenn meine Kinder zu mir kommen und auf Brot fragen, werde ich denn, ja, also wir als Eltern, ja, das ist andersrum, ja, dass die Eltern so lieb, die Kinder lieben und wenn die Kinder Brot fragen, dann die Eltern sind, ja, die geben die Brot zu den Kindern. Und was mehr unser himmlischer Papa, ja, wenn wir was fragen. Er sagt, hey, frag mir, ihr habt noch nicht gefragt. Ja, ihr habt noch nicht gefragt. Er ist bereit, unser Bedürfnisse zu begegnen, uns zu geben, was er vorhat. Und das ist schon so wichtig, diese Bewusstsein zu haben, zu wissen, hey, wenn ich was frage, der sagt es mir, der zeigt mir sogar den Weg. Ja, der gibt mir die Weisheit, die Lösung zu finden, was er für mich vorbereitet hat, ja. Der zeigt mir, hey, und wir sehen auch so von diesen Worten die Erkenntnisse, wenn der Herr Impulse gibt und die Leute das weitersagen und wir merken, dass die Leute geheilt werden, ja. Das passiert halt so sofort, das geht von ihm raus und ist halt so wichtig. Ich habe so eine Stelle von Paulus, wo er ist von dem Pferd rausgeholt wird, ja. Also das war also eine radikale Begegnung mit Gott, ja, was Paulus da erlebt hat, ja. Gott hat ihm aus dem Pferd rausgehaut mit seiner Herrlichkeit und sogar, ja, der konnte das auch mit diesem natürlichen Auge nicht sehen, der war sogar blind, ja. Und was mir so halt berührt hat, als ich das nochmal gelesen habe, war, als Paulus da rauskam, ging er zu einem Zimmerlein, ja, in einem Haus. Und er wusste, obwohl er den Begegnung mit Gott hat, der war in dieser Zeit blind, ja, er wusste, dass Gott schon was vor ihm hat, ja. Und er hat gebetet, also er konnte nichts anderes, ja, er konnte nicht bewegen, ja, er war blind. Aber er hat gebetet. Und als er in dieser Gegenwart mit Gott Gemeinschaft hatte, hat Gott zu Ananias gesprochen, ja. Er hat zu ihm gesagt, hey, geh mal hin zu diesem Haus, da wirst du Paulus finden und du wirst für ihn beten, dass er sehen kann, ja. Und als er, ja, Ananias war halt so erstmal, ey, ja, der hat die Christen verfolgt, der ist die falsche Person, also der hat nicht so, was es braucht, um dein Reich weiterzubauen. Das waren so die Gedanken, die im Natürlichen kamen, ja. Das kann ich auch verstehen, ja. Auf einmal und dann sagst du, hey, geh zu ihm, vielleicht fängt er mit dir an, ja. Das ist halt so die Gedanken. Aber was mir so berührt hat, ist, der war gehorsam Gott gegenüber. Ja, er kannte seinen Gott, er kannte, wie Gott sich bewegt. Er wusste, dass wenn Gott was sagt, dann ja, kann er nur gehorsam sein und das machen und das wird so passieren. Ja. Und dann ist er hingegangen und als er da hingekommen ist, er hat dann gebetet und Paulus konnte dann sehen. Ja. Und er hat das nicht nur gemacht, gebetet, dass Paulus sehen, sogar hat er gebetet, dass der Geist Gottes auf Paulus aufliegt. Und das war halt so der Unterschied. Am Anfang ist, dass die Augen geöffnet waren, dass er sehen konnte. Aber das Zweite, was schon so wichtig war, ist, dass er mit Geist gefüllt ist, damit er das Evangelium weitergeben kann. Also Gott hatte schon einen Plan. Der wusste, was dran ist. Und Ananias war nur gehorsam, hat gesagt, hey, was der Herr mir sagt, tue ich das. Und ist auch so wichtig zu sehen, dass, hey, der Herr hat uns auch so diese Hirten gegeben, die Pastoren, die Leute, die uns auch ausrüstet, ja. Und es ist auch gut zu wissen, dass, hey, in dieser Gegenwart kann Gott schon viel machen. In dieser Gegenwart haben wir die Lösungen, die wir brauchen, ja. Es ist nicht irgendwo da draußen, es ist in dieser Gegenwart. Wenn wir zu Gebet kommen, wenn wir beten, wenn wir Gott loben, ja, wenn wir uns aufmachen und bereit machen, dass Gott an uns kommt, dann kommen diese Impulse in uns hinein. Und wenn diese Impulse kommen, dann können wir die Sachen schon so freisetzen. Da gehen wir voran. Nicht, dass wir irgendwie, ja, aus unserer natürlichen Kraft viel bewirken können, aber von ihm heraus, in dieser Gemeinschaft, in dieser Beziehung, können wir dann sehen, was der Herr tut und daraus viel Großes eigentlich mit ihm erreichen, weil er uns leitet, ja. Er leitet uns, er zeigt uns, was dran ist, er zeigt uns, was die nächsten Schritte sind, er zeigt uns, hey, das ist der Weg, geh mal, ja, in diesen Weg hinein. Und das ist schon so cool und ich finde es gut, wenn wir wissen, hey, wir haben Christus in uns und der Heilige Geist leitet uns, der ist unser, ja, Wegweiser, der kennt schon Gottes Herz, das Wort sagt, nichts anderes kennt Gottes Herz als den Heiligen Geist. Das, ja, das sucht und weiß, was Gott für seine Kinder vorbereitet hat und offenbart das. Ist gut, ist stark, das zu wissen und da drin zu wandeln. Ja. Ich hatte auch so neulich, das war beim Dienstag, ja, beim Glory Live, hatte ich auch so das weitergegeben, wo ich so am Montagnacht hatte ich einen Traum, aber ich habe nicht so verstanden, was der Traum war. Aber in diesem Traum habe ich dann Tobi und Valerie gesehen, ja. Und als ich Tobi und Valerie gesehen habe, die waren irgendwie in einem Restaurant, erster Stock, haben sie was bestellt, gegessen und da kam so Fußball an der Wand, ja. Die Leute haben Fußball geschaut, aber Tobi und Valerie waren halt so beim Essen. Und dann, als ich da so unten, ich war so auf die Straße, habe ich so erstmal so da hingesessen, und dann habe ich auf den Bankle, habe ich dann Sabrina auch gesehen bei mir zur Seite. Und auf einmal kamen so Leute mit einer Flasche Bier und so, dann saßen so, es war irgendwie Tische, ja, es war halt so wie im Bar oder sowas, aber auf die Straße. Und dann plötzlich haben sie angefangen, Lobpreiserlieder und Gebet zu singen. Und das war so ansteckend und es war nicht so wichtig mehr, dass Fußball da lief. Wirklich. Und die Leute haben so Lobpreis gesungen. Und ja, und dann, als ich aufstand, sind wir in die Glory House. Also während des Glory House, weil Tobi hat uns eingeladen. Eigentlich hatten wir geplant, dass wir das bei uns machen. Aber Tobi hat so eine Mail, war früh, das war um 7.30 Uhr, denke ich, ein Mail, dass wir das bei ihm machen. Ja. Und also ich habe das nicht verstanden, was der Traum war, bis ich dann zu Tobi, zu dem Glory House Treffen da war. Ja. Und dann hat er über Erweckung angefangen zu sprechen, wie die Leute also erweckt wurden und so das Fußballstadion irgendwie mit Lobpreislieder verwandelt wurde und sowas. Ja. Und dann habe ich so gedacht, hey, Gott weiß also sogar, was passiert am Abend, bevor ich das weiß. Ja. Er weiß, dass wir zu diesem Glory House Treffen gehen werden und das sogar beten dafür und freisetzen. Der weiß das schon. Und er hat mir das gezeigt. Das hat mir so berührt, weil ich dachte, was ist das für ein komischer Traum hier. Ja? Aber der Herr weiß bestimmt, was passiert als nächstes. Wir können ihm vertrauen und sagen, hey Herr, du weißt, was dran ist, du weißt, wo es geht. Und ja, du siehst, dass wir auch vor Erweckung jetzt beten. Und dass, ja, der Pastor ist schon dran, dass uns die Shekinah-Glory und alles da aufmerksam zu machen, damit diese Sache auch schnell geht, ja. Weil durch die Lehre geht das auch schnell. Durch die Lehre wird das freigesetzt und wir gehen dann voran schneller. Und das ist schon im Plan Gottes. Der hat das schon auf dem Herz. Wir müssen schon wissen, dass Gott, also er ist nicht überrascht, was da passiert bei uns. Er ist wirklich nicht überrascht. Der kennt schon die Wege. Der Feind hat nichts, dass er uns da, ja, zur Seite legen konnte. Also ich wollte nur euch ermutigen, ja, vom Geist empfangen, an dem Herrn zu schauen, ja, mit ihm Gemeinschaft von ihm zu empfangen und da voranzugehen, weil anders können wir auch nicht, ja. Amen. Amen. Ja, du gehst voran. Als Pulli so gepredigt hat auch, irgendwie hatte ich so das Wort Strategien. Ich glaube, Gott gibt uns einfach oder auch einigen von uns einfach so Strategien, wie du gehen kannst. Also du musst nicht irgendwie dir das alles selber denken, okay, wie erreiche ich die in meinem Umfeld, wie kriege ich den rum, dass er auch in den Gottesdienst kommt oder so. Nein, Gott gibt dir Strategien. Ich meine, wir sagen immer, wir sind die Armee Gottes, aber weißt du, ich glaube, wir sind oft nur so die Fußsoldaten oder die Fußtruppen, weißt du, die überlegen nicht, okay, wie kämpfe ich am besten oder wie machen wir, welche Flanke nehmen wir oder wie, gibt es ja lauter Kampfstrategien oder so, aber das ist gar nicht ihre Aufgabe, die müssen das umsetzen und dann gibt es diese ganzen, die dann ihren Warroom oder ihre Kriegsräume haben, die dann beraten, okay, ja, die Flanke schieben wir so und das machen wir anders oder so und das ist alles nicht deine Aufgabe, das ist alles, was Gott übernimmt und für einen Soldaten ist es eigentlich das Wichtigste zu gehorchen, weil Der muss einfach gehorchen. Der kann nicht sagen, wenn dann ein Befehl reinkommt, kann ich sagen, okay, ich habe da eigentlich meine eigene Ansicht. Ich glaube, das wäre schon besser, wenn wir das anders machen. Wenn du dann, das sind ja so Armeen, besteht ja aus Tausenden oder noch mehr Soldaten. Wenn da jeder sagt, ich finde, das sollten wir anders machen, dann hast du da am Ende reines Chaos. Und deswegen ist es wichtig, wie Pulli auch gesagt hat, gehorsam zu sein, einfach gehorsam zu haben, einfach zu sagen, hey, der Befehl kommt und wir gehorchen. Und du kriegst, weißt du, die Befehle vom Herrn, du bekommst das einfach durch deinen Geist, du bekommst das aus der Bibel, du kannst das finden, wo er zu dir spricht und es ist wichtig, dass du da sagst, okay, ich gehorche jetzt, ich mache das, steht drin, ich verstehe es vielleicht nicht unbedingt, ich weiß nicht, warum das jetzt was helfen soll, aber ich mache es halt mal. Und dann wird es sich auch bestätigen. Weißt, manchmal ist es so, dass Gott dir die Strategie auch aufschließt. Er sagt, ja, sagt so ein Kriegsherr manchmal, glaube ich, auch seinen Soldaten, ja, wir machen das so und so, weil dann können wir hier besser die Schwachstelle des Feindes ausnutzen oder was auch immer. Und dann verstehen die das und dann machen sie es vielleicht, sind sie vielleicht eher da oder verstehen sie auch, warum sie es machen. Dann können sie vielleicht das besser machen. Aber manchmal ist es einfach so, dass du den Befehl direkt befolgen musst und nicht lange nachfragen musst. Der Herr hat mir das mal so gezeigt, wenn du wenn du jetzt, ich versuche ein Beispiel zu finden, wenn du jetzt, keine Ahnung, du bist verheiratet und irgendwie ruft dich dein Partner an und sagt, hey, ich brauche jetzt 5.000 Euro, kannst du mir das schnell da und dahin überweisen, weil irgendwie Gläubiger ist gekommen und hat gesagt, das muss jetzt ganz schnell sein. Da kannst du, wenn es irgendwie so aus irgendeinem Grund ist, dass du es nicht erklären kannst und du musst das jetzt noch überweisen, weil das einfach passieren muss, dann kannst du jetzt nicht sagen, ja, warum denn und wo kommt denn das jetzt her und lass mal überlegen, ob wir das überhaupt machen wollen oder da musst du, manchmal musst du dann schnell halten, musst du sagen, ja, hast du hoffentlich so viel Vertrauen auf deinen Partner, dass du sagst, okay, ich vertraue, dass das Sinn ergibt und machst das. Wenn es jetzt ist, es geht um irgendwas, was ihr irgendwann mal finanzieren wollt oder irgendwas, was ihr kaufen wollt, was weiß ich, neues Auto oder so, dann kann man schon sagen, okay, ja, ich glaube, wir brauchen ein neues Auto, muss größer sein, muss schöner sein, muss schneller sein. Und dann kann man so drüber überlegen, kann man das gemeinsam machen. Und ich glaube, so ist es manchmal mit Gott. Und Gott will uns schon einbinden. Weißt du, Gott sagt nicht, okay, du bist blinder Soldat, blinder Gehorsam, machst einfach, was ich sage und hast zu gehorchen. Gott will natürlich schon mit uns zusammen Dinge tun. Er will schon sagen, hey, okay, ich will, dass du das so machst und dass du es manchmal verstehst, aber ein Teil von Vertrauen auf Gott ist auch, dass du manchmal Dinge auch tun kannst, ohne dass du weißt, warum. Dass du einfach, dass er dir sagen kann, hey, mach das jetzt. Und dass du dann nicht sagst, ja, nö, also, ich muss das schon verstehen. Wir haben ja, weißt du, ich glaube, gerade hier in der westlichen Welt ist halt manchmal schon so der Mindset, was oft vielleicht auch gut ist, so zu hinterfragen, okay, ja, warum denn überhaupt und so. Und merkst du auch, in anderen Nationen ist das viel weniger so. Die sagen einfach, du sagst ihnen, mach so und die machen das. Und es hat manchmal beides tatsächlich einen Vor- und Nachteil. Und ich glaube, wir müssen willens sein zu sagen, wenn Gott sagt, mach, dann machst du. Und bei vielen Dingen, wo ist es nämlich so, dass du erst, wenn du gehorchst, siehst, warum es überhaupt Sinn macht. Viele Dinge, du fragst, ja, warum macht das Sinn? Das ist doch unsinnig. Weil auch bei manchen Dingen in der Bibel siehst du ja auch manchmal Leute, die Gott nicht kennen oder sagen, ja, warum ist denn das Sünde? Das macht doch keinen Sinn. Das ist doch kein Problem. Was ist das große Ding dabei? Aber wenn du mal danach lebst, wenn du einfach sagst, hey, okay, ich nehme das jetzt einfach hin und ich lebe das einfach so und ich sage, okay, wenn es Gott sagt, würde er sich was bei gedacht haben und lebst du, dann merkst du auf einmal, ja, okay, es macht ja schon Sinn. Es hat ja schon was. Und genauso ist es wichtig, dass du in der Lage bist, einfach blind zu gehorchen und sagen, okay, vielleicht verstehe ich es erst später, vielleicht verstehe ich es nie, aber ich gehorche einfach, weil ich meinem Gott vertraue, weil ich sage, er hat nur das Beste für mich im Sinn. Ja, ich glaube, das ist Gott einfach wichtig, dass er da auf uns zählen kann. Weil ich meine, wenn du so ein Oberbefehlshaber oder General und so bist, sagen wir mal, du musst dir so dein Team zusammensuchen, ich glaube, da wirst du jetzt nicht denjenigen nehmen, wo du weißt, hey, wenn ich da sage, wir machen das jetzt so, dann kommt gleich, aber ich habe da eine andere Idee oder so. Du nimmst dir jemanden, wo du weißt, hey, der gehorcht mir, der tut, was ich sag. Weißt du, kein Unternehmer, der Chef wird jemanden befördern und ganz nach oben befördern, der die ganze Zeit nur meckert und gegen alles spricht und immer seine eigenen Ideen macht und seinen eigenen Brei kocht und so. Wird keiner sagen, ach ja, dich befördere ich, gebe dir noch mehr Verantwortung, wenn es immer dann gegeneinander geht und alles nichts wird. Die brauchen schon Leute, wo sie wissen, hey, okay, klar, die haben auch ihren Kopf und können auch mitdenken, aber wenn es drauf ankommt, dann sind sie der Sache untergeordnet. Dann sagen sie, ja, so da lang geht's und das braucht Gott auch, weißt du, und das, er braucht Leute, die gehorsam sind und ich glaube, ich habe das irgendwie so stark, er sucht das und er will das und ich glaube, das ist auch, dass du gehorchst, wo Menschen Gott Menschen gesetzt hat, weißt du, das ist einfach zu sagen, ja, ich gehorche nur Gott. Es gibt dann auch manche, die sagen, ja, ich gehorche nur dem Herrn. Ja, aber wenn Gott jemanden in dein Leben gesetzt hat, der eine Autorität für dich ist und du sagst, der Person, ich gehorche nur dem Herrn, dann weißt du, Gott hat Menschen in dein Leben gesetzt und ich glaube, es ist manchmal, weißt du, wir sind ja alle Menschen, machen ja alle Fehler, auch die geistlichen Leiter, die Gott gesetzt haben, machen manchmal noch Fehler. Und ich glaube, es ist aber manchmal so, dass Gott die Bestimmung mit dir besser erfüllen kann, wenn du auf den Leiter hörst, die sich der Autorität unterordnest, selbst wenn es dann ein Fehler ist, als wenn du da rebelliert hättest und gesagt, nö, das mache ich nicht und so. Weißt du, manchmal, weißt du, so Fehler, die Menschen machen, das kann Gott alles noch ausbügeln, aber wenn du dich gegen Gott stellst, weißt du, wenn du da dagegen gehst, da kann er nichts machen, weil es ist ja dein eigener Wille. Und ich glaube, da ist Gott wirklich, will uns da wirklich lernen, wirklich gehorsam zu sein. Weil, weißt du, wir sind diese Armee. Und so eine Armee, die muss als eine Einheit vorangehen. Das ist das Wichtigste. Weißt du, du siehst, die laufen immer in ihrem im gleichmäßigen Schritt. Die gehen als eine Einheit. Weißt du, eine Armee ist nicht so ein Haufen Individualisten. Weißt du, die haben alle, du siehst es schon bei den Uniformen. Die haben alle das Gleiche an. Da hat keiner irgendwie eine andere Farbe. Oder gut, wenn sie unterschiedliche Ränge haben, dann sieht es vielleicht anders aus, aber die haben eigentlich alle einheitlich, die laufen einheitlich und die agieren als eine Einheit. Man sagt ja auch immer, wenn von so einem Truppengang sagt man, das ist eine Einheit. Weißt du, da ist nicht lauter einzelne Leute, sondern es ist eine Einheit und die agieren zusammen und auch, weißt du, was Gott jetzt tun will, ich glaube, wird viel mehr sein, dass es als eine Einheit agieren wird. Weißt du, bei vielen Erweckungen, gut, du kannst ja schon sagen, okay, da war der dahinter, der war der große Mann hinter der Erweckung, Simeon bei Azusa und bei anderen Erweckungen hast du auch offen gesicht und es ist oft so, aber ich glaube, das Eigentliche ist oft so, dass du sagst, hey, du weißt gar nicht, wer da mit dabei war. Weißt du, gerade auch, wir hatten ja bei Erweckung immer wieder viele, die gebetet haben. Weißt du, bei denen kennt man oft nicht die Namen. Das waren, manchmal waren es auch, oder sehr oft waren es irgendwelche alten Frauen, die halt gebetet haben, wo du mal oft nicht die Namen kennst. Weißt du, ich glaube, wenn wir in den Himmel kommen, werden wir bei vielen Erweckungen, dann wird man vielleicht, wenn man da in die Geschichtsbücher davon schaut im Himmel, sehen, wer da groß dahinter war, da wirst du sagen, nie gehört den Namen, weißt du. Und wahrscheinlich auch zur Zeit der Erweckung nie gehört, weil es einfach, es geht nicht um die einzelne Person. Es geht da um einfach eine Einheit, um einfach, dass der Leib zusammensteht. Weißt du, die Erweckung wird ja am Ende durch den Leib Christi kommen, nicht durch Individuen in sich selbst, die jetzt ganz groß sind, sondern durch den Leib, den Gott benutzt und der gemeinsam als eine Einheit aufsteht und einfach gehorcht, einfach Jesus gehorcht, einfach der Jesus ist der Kopf des Leibes, weißt du, und wir gehorchen ihm. Amen. Wow, du bist aus Gott geboren, du bist kein natürlicher Mensch mehr, dein Innerstes ist aus Gott, du bist aus Liebe geboren, aus Gott selber. Das Material, aus dem du Geistmensch bist, ist pure Liebe. Und sag bitte nie wieder, ich kann den nicht lieben. Sag nie wieder, ich kann nicht oder ich will nicht. Und ich habe so heute Morgen Sprüche 4 gelesen und da gibt es so einen Satz, der heißt, zwischendrin, der ist mir irgendwie heute so aufgefallen, mit allem Fleiß, so sagt die Luther zumindest, mit allem Fleiß behüte dein Herz, aus dem das Leben fließt. Und das hat zu mir gesprochen, behüte dein Herz. Du bist nicht Herz. Das Herz ist das Zentrum deines Willens, deiner Gefühle und deines Verstandes. Du bist Geist. Aber dein Herz ist wichtig. Das ist das Zentrum der Seele. Und mir kam auch so auf der Tag über heute, kein Anstoß. Wie schnell nehmen wir in unserem Herz Anstoß? Eine Beleidigung, ein Überseher. Ein komischer Zungenschlag uns gegenüber, ein komischer Wortlaut uns gegenüber, ein Nicht-Beachten, ein Übergehen, Anstoß. Nimm keinen Anstoß. Manchmal nehmen wir auch Anstoß bei den Dingen Gottes. Nimm keinen Anstoß, wenn der Gebet nicht sich so erfüllt, wie du es dir vorstellst. Nimm keinen Anstoß. Mit allem Fleiß aber behüte dein Herz, aus dem das Leben fließt. Aus dem das Leben fließt. Und so Ermutigung. Römer 5, Vers 5. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unser Herz durch den Heiligen Geist. Die Liebe Gottes ist in dein Herz ausgegossen durch den Heiligen Geist und von dort fließt es hervor. Und jetzt kriegst du das zusammen, was ich am Anfang gesagt habe. Du Geistmensch, aus Liebe geboren. Freundlich, gütig, langmütig, das Böse zudeckend, nicht versagen. Du Geistmensch versagst nicht, Gott versagt auch nicht. Die Liebe versagt niemals. Love never fails, heißt in der Englischen. Die Liebe vergeht niemals, sagt Luther. Die Liebe versagt niemals. Du Geistmensch versagst niemals. Wann versagen wir doch? Wenn wir unserem Seelchen glauben und beleidigt sind. Wenn wir unserem Verstand glauben und irgendeinen Verstandesweg laufen, ja, dann können wir versagen. Wenn wir den Liebesweg gehen und du gehst ihn immer mehr, weil du so geliebt bist und weil du aus Liebe geboren bist und weil in dein Herz die Liebe Gottes ausgegossen ist, dann geht der Strom Gottes. Und du wandelst in dem Strom Gottes. Du bist dann auch in dem Weg Gottes unterwegs, dass der Liebesweg ist. Paulus sagt sogar, es ist der Weg weit über alle Wege hinaus. Auf dem bist du dann unterwegs. Dein Herz ist auch bewahrt dann, wenn du in diesem Liebesmodus unterwegs bist. Und ich sage dir nochmal was, wenn du öfters Anstoß nimmst, es geht mir auch noch manchmal so, dass ich Anstoß nehme an irgendwas, achte drauf, nicht Anstoß zu nehmen. Und wenn du Anstoß nimmst, geh fort, raus aus der Situation. Sag, Heiliger Geist, Mensch, die Liebe Gottes ist ja so ausgossen in mein Herz. Fang an, in Sprache zu beten. Und dann stimm dich ein auf, oder sing ein Lied und stimm dich ein auf den Heiligen Geist. Und dann passiert Waschung und dann lass vielleicht auch das Wort an dich ran, dass es kurz schneiden darf, weil das heißt in Hebräer 4, Vers 12, dass das Wort lebendig ist, scharf, zweischneidig, voller Kraft, Energie geladen und dann sag, Michael, du bist doch voll aus Gott, du bist voll aus Liebe, du bist langmütig. Ich bin langmütig und freundlich, ich bin so freundlich. Pass auf, und das Wort, was macht das Wort dann? Es schneidet dann zwischen Seele und Geist. Du Geistmensch bist tatsächlich langmütig. Und dann schneidet es und dann schneidet es ab. Das schneidet durch zwischen Seele und Geist. Und das Wort sagt es, es ist ja Jesus selber, es ist ein Richter der Gedanken und Sinne des Herzens. Unser Herz wird beschnitten, unser Verstand, unsere Gefühle, unser Wille wird beschnitten durch das Wort. Und deswegen begeben wir uns in dieses Wasserbad des Wortes, wenn wir Anstoß nehmen. Und dann passiert, wenn du das machst, bewusst, dann passiert das, was er sagt. Schon im Alten Bund, er sagt, behüte dein Herz mit allem Fleiß, weil aus dem fließt das Leben. Wisst ihr, wir können jetzt schon anfangen, richtig zu sprechen, viele Sachen richtig zu machen, aber wenn wir insgeheim in unserem Herz Anstoß nehmen, verbittern, irgendwie hart werdet oder irgendwie sagt, ja, mit dem Mund bekennen wir, ja, ich vergebe, aber so richtig in Arm nehmen können wir nicht, weil wir nicht wirklich ganz komplett vergeben können. Nicht ganz komplett wie Jesus, wirklich in der Vergessenheit sehe, das weglasse, so als wäre es nie gewesen, dann nehmen wir mal Anstoß. Und das soll bei dir und bei mir nicht sein, wenn wir laufen den Liebesweg. Denn so wie er ist, so sind auch wir in dieser Welt. Und wenn es hart wird, dann sag, ich bin ja aus Gott. Das ist 1. Johannes 4, Vers 4. Ich bin ja aus Gott und größer ist der in mir als der in der Welt. Ich bin ja aus Gott. Ich bin ja aus Liebe. Ich bin ja aus Power. Und sein Name steht über allen Namen und er sitzt zur Rechten Gottes über allen Mächten und über allen Gewalten. Und alles, was mich jetzt Pi sagen will, muss ich unterordnen, weil es unter den Füßen von Jesus Christus ist, der mein Haupt ist, der mein Haupt ist und der überall in diesen Dingen steht. Und ich bleibe in der Liebe und nimm keinen Anstoß. Amen. Amen. Amen. Halleluja. Weißt du, genau der Vers, den der Roland und ich heute Morgen gelesen haben. Genau der Vers. Und der ganze Tag schon ist es in meinem Herzen und ich bewege das in meinem Herzen. Und die Liebe Gottes ist ausgegossen in unser Herz. Und ja, jetzt bin ich mal gespannt, was noch rauskommt. Ist alles schon gesagt. Und Irina hat vorher auch schon so viel drüber gesagt. Auf jeden Fall geht es um Leben. Um Leben. Weil deshalb sollen wir unser Herz behüten, weil das Leben daraus kommt. Das Leben. Und dann ist es ganz wichtig, das ist unser Leben. Und aber es ist ganz wichtig, das ist auch meinem Gegenüber sein Leben. Und deswegen hat Gott es uns so einfach gemacht und hat diese Liebe in unser Herz ausgossen. Damit sie da ist, damit wir sie hin, das ist ein Besitz, den wir kriegt hin. Die Liebe Gottes in unser Herz ausgegossen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. So steht es geschrieben. Also wir haben den Heiligen Geist. Und das ist der Geist der Liebe. Weißt, und der kennt sich ganz gut aus bei der Liebe. Und der weiß auch ganz genau, was da steht im Korinther. Was weiß ich, wo die Liebe beschrieben ist. 13, oder? Genau. Wo die Liebe beschrieben ist. Und das ist nämlich die Liebe Gottes. So ist nämlich Gott mir gegenüber. Und genau diese Liebe hat er in mein Herz ausgegossen, damit ich so lieben kann, wie er liebt. Und dann heißt, du hast ja schon mal gehört, man kann nur mit dem Herzen gut sehen. Und dann ist nämlich auch so, dass man nur mit dem Herzen gut denken kann und mit dem Herzen gut handeln kann und mit dem Herzen gut sehen kann. Und das ist nämlich genau das. Es ist eine Herzenssache. Und zwar geht es um mein Herz und um Gottes Herz des Vaters, das Herz, das Jesus uns offenbar gemacht hat, das Liebesherz, wo sein Leben für uns gegeben hat, damit es stattfinden konnte, dass er seine Liebe in unser Herz ausgießen konnte, hat er ja selber das gemacht und hat sein Leben erstmal gegeben aus Liebe zu uns, damit es alles geschehen kann, damit wir Leben haben und Leben weitergeben können, Leben einfach austeilen können. Weißt, Leben, so das, nicht das Leben, das jeder schon hatte, das zum Tod führt und das einfach nur Tod hervorbringt, sondern das Leben hervorbringt, bringt uns zwar Leben, das ins ewige Leben quillt. Weißt, das ist so der Hammer, das ist Gottes Plan und das hat er mit uns angefangen, mit dir und mit mir. Und wir dürfen einfach drin gehen, der Weg der Liebe weit darüber hinaus. Das ist einfach der Hammer und es ist so herrlich und es wird immer schöner, weil das sieht man ja jetzt genau, wie in der Welt alles so verkehrt und verdreht ist. Und in der Bibel steht, mitten unter diesem verkehrten Geschlecht leuchtet ihr wie Himmelskörper. Ja, wie geht denn das? Das geht nur so, weil die Liebe Gottes in unser Herz ausgegossen ist. Die Liebe Gottes in unser Herz. Weißt du, und wenn wir eins sind mit dem Vater, Jesus hat uns eins gemacht mit ihm und wir haben Zugang zum Gnadenthron. Wir können zu ihm gehen und sagen, hey Papa, hier bin ich. Ich bin hier im Namen Jesu und gib mir jetzt und zeig mir dein Herz. Mach mir das richtig offenbar, damit ich mein Herz sehen kann, damit ich erkennen kann, mit was ich gegangen kann, mit was ich meine Nächste lieben kann, mit was ich einfach weiß, wie mir Menschen in der Welt, die so verdreht sind, gegenüberstanden. Und dann ist es manchmal vielleicht ein bisschen schwierig, die Liebe fließen zu lassen. Aber wenn wir uns bewusst sind, so wie du gesagt hast, Michael, aber ich, in meinem Herz ist ja die Liebe Gottes und es ist ja viel größer, dann können wir mit den Augen Gottes sehen, unser Gegenüber. Und egal was der sagt, wir gucken dann durch, wir gucken durch das Herz, so wie Jesus. Und dann sehen wir den Punkt, wo Jesus da reingelegt hat in das Herz. Weißt du, und das ist viel größer. Und dann fließt die Liebe. Weißt du, und die kommt dann aus deinem Herz in das Herz des anderen. Und das Herz wird weit und das verändert dann. Da brauchst du gar nicht mehr viel sagen. Da sagst du einfach, was aus deinem Herzen rauskommt. Das muss nicht aus dem Kopf kommen, das muss nicht aus dem Verstand kommen. Wenn das aus dem Herzen kommt, dann kommt es direkt aus Gott, dann kommt es direkt vom Thron, dann ist es die Liebe des Vaters. Und das ist genau das, was wir brauchen jeden Tag, dass wir uns füllen mit dieser Liebe. Deswegen müssen wir einfach in die Stille gehen und uns das holen und uns das jeden Morgen neu neu machen, weil seine Liebe ist jeden Morgen neu. Und sei Gnade ist da, dass wir da gehen können und uns das holen und anzapfen. Und wir wären ja blöd, wir würden das nicht machen. Weißt du, er hat es uns wirklich ganz einfach gemacht. Ganz einfach hat er es uns gemacht. Ganz einfach. Und hat uns jedes Handwerkszeug dazu gegeben. Und ja, er hat sein Leben dafür gegeben. Wenn wir uns das so richtig bewusst machen. Also er hat ja nicht einfach gesagt, so, jetzt sterbe ich für euch und dann ist das erledigt. Sondern er hat gelitten. Er hat alles dieses Böse der Welt auf sich genommen, hat sich martern lassen, dass man nicht mal mehr als Mensch erkannt hat. Das hat er wirklich gemacht. Und wenn man uns das so richtig auf der Zunge zergangen lässt und es schmeckt und sehet und im Herzen drin spüret, diese Liebe, und wenn die sich dann ausbreitet, dann kennen wir nicht anders als ihn lieben. Und wenn wir ihn lieben, können wir uns lieben. Und wenn wir uns lieben, können wir unseren Nächsten lieben. Egal, was der mit uns macht und egal, was der zu uns sagt. Weißt du, und das ist auch nicht bloß in der Welt so. Manchmal sind wir ja selber blöd drauf. Und ja, ist einfach so, weil wir doch nur Menschen sind irgendwo. Es wird ja immer besser, gell? Es wird ja immer besser. Aber es ist einfach so, dass es manchmal so ist. Und dann macht man auch mal einen Bruder oder eine Schwester wen komisch an. Das passiert uns. Aber dann ist der andere da und guckt mit den Augen Gottes und lässt die Liebe fließen und kann sofort verzeihen. Und sofort, wenn mir verzeiht, kann Gott so groß wirken, bei dir selber und beim anderen, dass einfach die Liebe immer den Sieg hat. Und das machen wir. Amen. Halleluja. Die Liebe ist die Größte. Sag mal zu deinem Nachbarn, die Liebe ist die Größte. Und wir sind bestimmt, in seiner Liebe zu leben. Und mit diesem Band der Liebe sind wir miteinander verbunden. Auch ihr alle am Livestream seid wirklich alle verbunden. Oder wenn ihr es später hört. Genau. Und das ist so wunderbar. Gott hat uns zusammengestellt. Und ich fand das auch stark, was Josu gesagt hat mit diesem Gehorsam, mit dieser Armee. Und ich glaube, was er in dieser Zeit macht, ist wirklich diese Liebesarmee aufzustellen. Nicht eine Armee, die auf der einen Seite schon blinden Gehorsam, aber aus die Motivation ist Liebe. Wir sind gehorsam, weil wir geliebt worden sind und weil wir lieben und weil unsere Natur Liebe ist. Deshalb können wir gehorsam sein. Deshalb haben wir diesen Gehorsam in uns drin und es tut uns gut. Und ich war ganz begeistert am Sonntag. Ja, du siehst es bei den Chinesen, die haben einfach diesen Gehorsam. Die sind einfach so dermaßen gehorsam. Also ich vielleicht nicht alle, aber doch ein großer Teil ist nicht die westliche Welt. Sie leben nicht in diesem Individualismus. Und ich finde das wirklich sehr, sehr beeindruckend. Und ich finde es stark. Wir können von anderen Völkern, hat Gott andere Qualitäten auch reingelegt. Und von denen können wir echt uns was ziehen. Und sie ziehen wieder dann von uns, denke ich, was wir an Freiheit haben, zum Beispiel, denke ich. Das können sie wieder von uns ziehen, aus dem Westen, ja, dass wir frei sind, weil wir ein freies Land, in einem freien Land, also relativ jedenfalls, also. Aber im Vergleich zu China absolut frei leben können. Und lass uns das dessen bewusst sein. Ja? Was wir tun, tun wir aus seiner Liebe heraus. Und wir sind bestimmt für seine Gegenwart. Das ist einfach das Thema, was Gott einfach für diese Zeit hat. Wir leben aus seiner Gegenwart. Seine Gegenwart ist die Gegenwart seiner Liebe. Und wie Josua, das hieß, er wich nicht vom Zelt der Begegnung, so weichen wir nicht vom Zelt der Begegnung mit unserem Herrn. Und das Gute ist, das Zelt ist immer da. Ja, wir müssen nicht an irgendeinen Ort gehen. Du musst nicht an irgendeinen Ort gehen. Obwohl das gut ist, wenn du einen stillen Ort hast bei dir zu Hause, wo du hingehen kannst. Jesus hat es ja gesagt, der Vater möchte, dass wir uns zurückziehen an diesen Ort und mit ihm reden, wo uns niemand sieht, wo wir nicht abgelenkt sind. Und er möchte, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben, dort von Herz zu Herz und diesen Liebesaustausch haben. Und das Gute ist, diese Gegenwart ist jetzt in uns immer. Seine Liebe ist immer in uns, seine Gegenwart ist immer in uns. Wo wir hingehen, du kannst es dir wirklich vorstellen, nimmst du das Zelt Gottes mit. Du nimmst es an deinen Arbeitsplatz mit. Wir sind die Tempel Gottes. Ja, Paulus sagt es immer wieder, wir sind die Tempel des Heiligen Geistes. Du bist ein Tempel. Ja, wir müssen nicht mehr zum Tempel nach Jerusalem pilgern, um die Gegenwart Gottes zu erleben. Halleluja. Das wäre wirklich sehr anstrengend und das wäre wirklich ein sehr hartes Leben, wenn wir nur, was weiß ich, dreimal im Leben deiner Gegenwart Gottes leben könnten. Sondern wir sind bestimmt als neue Schöpfung ständig in der Gegenwart Gottes zu leben und gar nicht mehr aus ihr rauszugehen. Jesus hat es ja gesagt, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt, der bringt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Und in seiner Gegenwart zu bleiben, heißt in ihm zu bleiben. Ich bleibe in ihm, ich bleibe in seiner Gegenwart, damit bleibe ich in seiner Liebe. Ich achte auf mein Herz, ich schaue, dass wirklich kein Anstoß sich in meinem Herz hält, weil ich weiß, das schadet gar nicht dem anderen, sondern will die Seele einem weiß machen, wenn ich nur richtig sauer bin, dann wird er das schon merken und so, sondern und es wird ihm ganz schlecht gehen, sondern uns geht schlecht, wir verlieren unsere Freiheit und wir verlieren das Empfinden für die Gegenwart Gottes. Ich denke, das hat jeder schon erlebt. Ja? Du hast die wunderbarste Gemeinschaft mit dem Herrn und dann passiert irgendwas. Ja? Jemand haut dir echt was rein und dein Herz ist in Versuchung, sauer zu werden. Und du merkst, du kannst dich entscheiden. Entweder gehe ich auf diese Sauerheit ein und ich nehme den Köder des Feindes, den er mir dahin wirft. Oder ich sage, nein, um der Gegenwart Gottes willen, um seinetwillen, um seiner Liebe willen, werde ich diesen Köder nicht essen. Und ich werde es nicht nehmen und ich werde diesen Anstoß nicht nehmen und ich werde diese Sauerheit und Bitterkeit nicht nehmen, sondern ich sage nein im Namen Jesus, raus damit, ich habe damit nichts zu tun und ich segne die Person. Ich segne vielleicht nicht die Mächte, die dahinter stehen, aber ich segne die Person. Absolut, Halleluja. Und das ist so wunderbar. Und wir sind bestimmt zu segnen. Gott hat uns bestimmt zu segnen. Nicht zu fluchen, also wir verfluchen Krebsgeschwüre, wir verfluchen das, was der Feind macht. Aber Menschen, wir müssen immer, das ist ganz wichtig, dass wir unterscheiden. Ja, wir gehen nicht gegen Fleisch und Blut. Wir gehen gegen die Mächte und da müssen wir auch gegen gehen. Sonst macht der Feind mit uns, was er möchte. Da sind wir ganz klar. Aber wir lieben die Menschen. Auch wenn sie manchmal nicht das machen, was wir wollen. Hast du das schon mal erlebt? Aber wir bleiben in der Liebe. Wir bleiben in der Liebe. Es gibt keine Alternative. Ich habe es ausprobiert. Es gibt keine Alternative zur Liebe, zum Bleiben in der Liebe. Wenn du ein glückliches Leben leben möchtest, wer möchte ein glückliches Leben leben? Ich glaube, wir alle. Kein unglückliches, schreckliches, schwieriges, geplagtes, gequältes Leben. Nein, wir schätzen, weißt du, diese Gegenwart. Und Gott hat uns bestimmt, wirklich in dieser Gemeinschaft mit ihm zu leben, wo du einfach nur flüsterst und du weißt, der Herr hört dich. Und du hörst von ihm. Und es ist eine so kostbare Gemeinschaft, die du um nichts in der Welt brechen möchtest, wie du es auch mit deinem Ehepartner nicht brechen möchtest. Und wo du auch vielleicht, wenn ein blödes Wort gefallen ist, dann sagst du, nee, also oh, wir haben ja normalerweise so eine tolle Gemeinschaft, also dann mache ich den ersten Schritt zum Beispiel, ja, und entschuldige mich oder so. Einfach um dieser wunderbaren Gemeinschaft willen. Und genauso mit dem Herrn, wenn wir aus der Gemeinschaft mal gehen, weil wir vielleicht auf den Herrn sauer oder was auch immer, irgendwas nicht verstehen oder so, weißt du, um dieser süßen Gemeinschaft willen, verlassen wir diese Gemeinschaft nicht. Oder wenn wir sie verlassen haben, mal kurz, dann kehren wir um und sagen, Herr, das Schönste meines Lebens ist, in deiner Gegenwart zu sein. Und es fängt hier schon an und es wird in der ganzen Ewigkeit so sein. Weil ich bin hier, weißt du, wir sind hier, neu geboren, um in seiner Gegenwart zu leben, die jetzt schon da ist. Halleluja, wir müssen nicht auf den Himmel warten. Sie ist jetzt hier, sie ist in uns. Sie ist in uns. Deshalb kannst du Bruder Yun sehen, der 12 Jahre in grauenhaften chinesischen Gefängnissen saß. Und er kam, wir haben ihn 98 kennengelernt. Und er kam als der glücklichste, fröhlichste und strahlendste Mensch raus. Und wir haben ihn kennengelernt, den ich je gesehen habe. Das ist die Neuschöpfung. Und das ist die Liebe Gottes. Und das ist das Herz bewahrt. Also in welcher Situation du auch bist, du hast jetzt keine Entschuldigung mehr, jemand, der 12 Jahre im Gefängnis war. Das haben wir alles noch nicht erlebt. Aber denk manchmal, ist es ganz gut daran zu denken und zu sagen, boah, wenn jemand in dieser heftigen Situation in der Freude geblieben ist, in der Gemeinschaft mit dem Herrn, sein Herz bewahrt hat, dann kann ich in welcher Situation auch immer ich bin, mein Herz bewahren, in der Liebe bleiben und in der Gemeinschaft mit meinem Herrn, die so wunderbar ist, die wirklich so süß ist. Und ich empfinde, dass wir sind echt in einer Zeit, wo uns der Herr immer tiefer in seine Gegenwart führt und wirklich 24 Stunden immer mehr, wo wir nicht nur manchmal so in seine Gegenwart so reintappen und juhu, toll und super, sondern und auch nicht nur hier, und es ist wunderbar, Gott hat uns echt diese Treffen, diese Gottesdienste gegeben, um wirklich in dieser Gegenwart so herrlich miteinander zu baden. Und er möchte das gleichzeitig auch für jeden, wenn du zu Hause bist, wenn du an der Arbeit bist, wenn bei allem, was wir tun, dass wir alles in dieser Gegenwart, aus dieser Gegenwart machen und in diesem Gespräch mit dem Herrn, einfach von Herz zu Herz mit dem Herrn. Wir sind bestimmt, eine Herz-zu-Herz-Beziehung mit dem Herrn zu haben und auch miteinander als Geschwister, wirklich von Herz zu Herz, von Geist zu Geist, haben wir eine Liebesgemeinschaft. Halleluja, untereinander, das, was die Welt nicht kennt, was es in der Welt nicht gibt. Aber unter uns, unter den Geschwistern, gibt es diese wunderschöne Liebesgemeinschaft. Und sie fängt mit der Gemeinschaft mit Gott an und dann geht sie durch uns und durcheinander. Und wir lieben einander. Und da ist nicht mehr, also am Anfang ist noch so, du wirst Christ und da denkst du, oh ja, der ist mir sympathisch und der ist mir nicht so sympathisch. Aber mit der Zeit gibt es diese Kategorie überhaupt nicht mehr, weil es eine völlig weltliche Kategorie ist mit Sympathie, sondern wir lieben einander. Punkt. Das ist nicht Sympathie oder so. Und weißt du, wenn du jemanden liebst, dann wird er dir automatisch sympathisch. Das ist das Tiefere. Du liebst und dann bist du auch selber so attraktiv, weil die Liebe aus dir hervorkommt, dass du für andere schon mal sehr sympathisch wirst und auch andere werden dir sympathisch und du fängst an, wir fangen wirklich an zu lieben und ich glaube, wir leben wirklich in der allerbesten Zeit, bevor Jesus wiederkommt. Er bereitet seine Braut zu, ohne Flecken und Runzeln, und es bedeutet eine Braut, die in der Liebe lebt, eine Braut, die die Liebe kennt, die seine Gegenwart kennt und die um nichts in der Welt willen seine Gegenwart aufgibt und die umkehrt, wenn sie mal rausgegangen ist. Und es ist gar nicht schwer. Wir sagen einfach, Herr, es tut mir leid. Ich möchte einfach diese wunderschöne Gemeinschaft mit dir bewahren. Um jeden Preis. Halleluja. Und deshalb vergebe ich, deshalb lebe ich ein Leben der Vergebung, deshalb bitte ich um Vergebung, wo ich mal nicht in der Liebe war. Und das Leben wird so gut. Das Leben wird so schön. Du weißt, es wird alles leichter. Gott hat uns nicht bestimmt, ein gequältes Leben zu leben. Aber wenn wir in dieser Gegenwart und Gemeinschaft mit ihm leben, dann wird unser Leben richtig gut und wir sind so attraktiv, auch für die Menschen draußen, weil wir diese Liebe ausstrahlen, weil wir uns für sie interessieren, weil die Menschen um uns herum, Nachbarn, Arbeitskollegen, uns nicht egal sind, ja, weil wir halt nicht auf uns fixiert sind, sondern auf ihn und damit auf die Menschen, auf das, was ihm wichtig ist. Ich sage mal, Herr, ich möchte, für mich soll wirklich das wichtig sein, was für dich wichtig ist, und lass das unwichtig für mich sein, was für dich auch unwichtig ist. Und das können wir echt beten. Und so werden wir immer mehr ja, Halleluja, in sein Leben hineinkommen und in sein Bild verwandelt werden. Und er hört das, weißt, er hört diese Gebete, er hört diese Sehnsucht, wirklich, dass wir ja, einfach so sein wollen wie er. Und jetzt diese Repräsentanten sind auf dieser Welt, nach denen er sich gesehnt hat und die er schon am Kreuz gesehen hat. Weißt, er hat uns schon gesehen, 2000 Jahre später, er hat dich schon gesehen. Halleluja. Und er hat gesehen, er hat gewusst, du wirst dich für diesen Weg drüber hinaus, weit drüber hinaus entscheiden. Und du wirst um jeden Preis die Gemeinschaft mit ihm bewahren und mit deinen Geschwistern genauso. Und die Liebe wird das Höchste sein. Halleluja. Lass uns doch mal zusammen aufstehen und uns dem Herrn einfach nochmal hingeben, okay? Lass uns mal ausstrecken. Und Herr, wir sagen dir auch, ihr am Livestream, ihr seid voll eins, wir sind voll miteinander verbunden. Wir lieben euch von ganzem Herzen. Und wir sagen dir einfach, Herr, du bist das Wichtigste in unserem Leben und die Gemeinschaft mit dir ist das Kostbarste. Und wir danken dir, dass wir als deine Kinder, als deine Söhne diese echte, tiefe Herzens- und Geistgemeinschaft mit dir haben dürfen. Und wir sagen heute Abend, Herr, wir geben uns einfach dir hin für diese Gemeinschaft, für diese Gegenwart in deiner Gemeinschaft und mit dir zu leben. Und zwar 24 Stunden. Und wir sagen, Herr, wir wollen noch mehr, noch tiefer, einfach ständig in deiner Gemeinschaft, in deiner Gegenwart leben. Halleluja, danke für dieses Geschenk, Herr. Wir nehmen heute Abend dieses Geschenk einfach, Herr. Wir lassen nichts zu in unserem Herzen, Herr. Wir lassen alles los, was das irgendwie, jeden Anstoß und alles, was das irgendwie verhindert, in dieser süßen Gemeinschaft mit dir zu leben, weil es das Kostbarste ist, was du uns hier gegeben hast und in alle Ewigkeit. Wir sagen ja heute Abend, ja zu dieser Gemeinschaft, ja zu deiner Gegenwart, ja zu diesem, oh, zu diesem Austausch von Herz zu Herz, ja zu deinen Wegen, nicht zu menschlichen Wegen, die wir uns ausdenken, sondern wir sagen ja zu deinen Wegen und wir danken dir, dass wir deine Wege auch verstehen, aus dieser Gegenwart und dieser Gemeinschaft mit dir, ist im Eingefropftsein, Herr, in dich den Weinstock, Herr, kommt diese Gegenwart hervor. Halleluja. Und kommt auch Weisheit hervor. Vater, wir danken dir für Weisheit. Halleluja. Brauchst du Weisheit? Dann streck dich auf und sag, Herr, ja. Herr, nicht menschliche Weisheit, sondern göttliche Weisheit. Danke für göttliche Weisheit, die du mir gibst. Halleluja. Danke für eine Zuteilung deiner göttlichen Weisheit, die hervorkommt. Halleluja. In jeglicher Situation. Und ich sage auch, ich entscheide mich gegen menschliche Weisheit und für die göttliche Weisheit. Für das, was du mir sagst, auch für jede Strategie, die du mir gibst, um den Sieg zu haben in bestimmten Situationen, Herr. Und wir sind hier als deine Armee, als deine Liebesarmee und wir empfangen auch heute, wenn eine Situation in deinem Leben ist, streck dich wirklich aus und sag, Herr, ich empfange deine göttliche Strategie, einfach um den Feind in dieser Sache zu besiegen, und um den Sieg zu haben, Halleluja, Halleluja, wir empfangen gerade jetzt Strategien vom Himmel, Strategien vom Himmel, Strategien vom Himmel, wo du uns konkrete Anweisungen gibst, was wir tun sollen und was wir auch nicht tun sollen, Halleluja. Herr, ich danke dir von ganzem Herzen. Oh, das ist so wunderbar. Halleluja. Danke, Herr, dass wir gespeist sind von dir, dass wir von einer Quelle trinken, die ewig ist, nicht von dieser Welt, sondern von der himmlischen Quelle. Halleluja. Danke, Herr. Danke. Trink noch mal bewusst, wirklich von dieser himmlischen Quelle. Oh, Halleluja. Danke, Herr. Getränkt von der himmlischen Quelle, getränkt von Weisheit, getränkt von deiner Gegenwart, getränkt von Gemeinschaft mit dir, die über alles hinausgeht. Halleluja. Danke, Herr. Wir preisen dich und loben dich. Oh, danke, Herr, dass du uns mit dir beschenkt hast und mit dir beschenkst. Und zwar jeden Tag. Und Herr, danke wirklich für diese Intensivierung in dieser Zeit, die wir erleben von deiner Gegenwart und von der Gemeinschaft mit dir. Ich danke dir, Herr, dass wir wirklich in deiner Herrlichkeitsblase leben, wo kein Pfeil des Bösen rankommt. Halleluja. Nimm das gerade jetzt in Anspruch auch. Kein Pfeil trifft dich. Kein Pfeil des Bösen kommt an dich heran, sondern der Herr streitet für dich. Der Herr kämpft deine Kämpfe. Herr, du streitest für uns. Du kämpfst die Kämpfe. Halleluja. Und wir werden stille sein. Halleluja. Wir sind still und du kämpfst für uns. Herr, wir preisen dich und Herr, wir loben dich und unser Leben ist ein Lobpreis und ein Liebesopfer, Herr, für dich, für deine große Liebe. Halleluja. Oh, wir danken dir. Oh, wir danken dir. Oh, wir danken dir. Danke, Herr. Wir preisen dich, Herr. Wir loben dich. Du bist so wunderbar. Danke, Herr. Oh, Halleluja. Liebst du deinen Herrn? Precious Gemeinschaft. Halleluja. Oh, ich glaube wirklich um eine Intensivierung. Ich glaube, bei jedem wird es auch in der nächsten Zeit immer noch stärker. Wirklich diese himmlische, diese süße Gemeinschaft mit dem Herrn. Halleluja, was wirklich Glück bedeutet. Genau. Halleluja. Und er möchte diese Gemeinschaft genauso wie du und noch mehr. Halleluja. Und wir antworten einfach auf sein Liebeswerben an uns. Halleluja. Oh, Halleluja. Der Herr ist so gut. Und er hat uns jeden Einzelnen so gut gemacht. Halleluja. Dich so gut gemacht. Und er hat seine Freude an dir, seine Freude an euch, die und an jedem Einzelnen, die auf seine Einladung einfach in dieser Gegenwart mit ihm zu leben, antworten. Halleluja, dafür, da sagt er, hat es sich gelohnt, den Preis zu bezahlen, weil da sind Söhne und Töchter, die in meiner Gemeinschaft leben und für die das Höchste ist und die aus dieser Gemeinschaft nicht mehr herausgehen. Halleluja, Amen und Amen. Oh, wir danken dir, wir danken dir, wir danken dir, Herr, deine süße Gemeinschaft. Halleluja.